Kapitel 8, Aufgabe 28. Hören Sie ein Interview zum Thema Die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts. Beantworten Sie die Fragen in Stichpunkten. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer im In- und Ausland. Im digitalen Hörfunk ABC International beschäftigen wir uns heute im Rahmen der Bildungsreihe Alles, was Recht ist, mit den Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts. Zu Gast sind der Jurist und Dozent Herr Dr. Florian Ruhe von der Fernuniversität Hagen und die vereidigte Gerichtsdolmetscherin Frau Klara Stolarova. Guten Tag, die Herrschaften. Schönen guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Herr Müller. Es freut mich sehr, dass Sie im digitalen Bildungsfunk die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichtes einmal ausführlich besprechen, denn im Ausland schaut man diesbezüglich oft mit staunenden Augen nach Deutschland. Womit sich das Bundesverfassungsgericht, das oberste Gericht in Deutschland, nicht alles befasst, aber auf die Details und auf einige Beispiele kommen wir sicher später noch. Frau Stolarova, da haben Sie gleich einen sehr wichtigen Punkt angeschnitten. Im Ausland wird nicht selten mit Erstaunen reagiert, wenn ich als Journalist berichte, welche unterschiedlichen und oft tiefgreifenden Entscheidungen unser Bundesverfassungsgericht treffen muss. Aber fangen wir von vorne an. Herr Ruhe, vielleicht könnten Sie mit einer treffenden Definition das Thema einleiten. Sehr gern. Wie Frau Stolarova schon richtig sagte, ist das Bundesverfassungsgericht das oberste Gericht in Deutschland und sorgt für die Einhaltung und Durchsetzung der Grundrechte und damit unserer Demokratie. Aber die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden nur dann tätig, wenn es um Fragen des Grundgesetzes oder der Länderverfassungen geht. Jeder, der sich in seinen Grundrechten beschnitten fühlt, kann eine Klage beim Bundesverfassungsgericht einreichen. In diesem Zusammenhang sollte man unterstreichen, dass die Urteile der Verfassungsrichter endgültig und unanfechtbar sind. Verfassungsrichter können im Zweifelsfall sogar bereits vom Bundestag verabschiedete Gesetze für verfassungswidrig erklären. Ja, jeder, der sich in seinen Grundrechten verletzt fühlt, kann sich an die Verfassungsrichter in Karlsruhe wenden. So hat jeder Bürger über eine Verfassungsbeschwerde Zugang zum obersten deutschen Gericht. Bekannt ist der Fall eines Gefangenen geworden, der mittels einer Postkarte seine Beschwerde vorbrachte. Er beklagte, dass seine Gefängniszelle zu klein sei, was gegen Artikel 1 des Grundgesetzes die Menschenwürde verstoße. Er bekam Recht. Tja, das ist ein sehr plastisches Beispiel. Aber natürlich hat nicht jede Beschwerde Erfolg. Neben formalen Kriterien muss eine begründete Grundrechtsverletzung vorliegen. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet aber auch in Streitfällen zwischen dem Bund und den Ländern sowie zwischen obersten Bundesorganen. Auch muss das Bundesverfassungsgericht hinzugezogen werden, wenn ein Parteiverbotsverfahren eingeleitet werden soll. Während meines Studiums habe ich gelernt, dass Bundeskanzler Adenauer 1951 das Bundesverfassungsgericht berief und dies als Konsequenz aus den Lehren, die man aus den Gräueln des Nationalsozialismus gezogen hatte. Jeglicher Missbrauch der Verfassung sollte grundsätzlich unterbunden werden. Exakt. Ein Gericht, das den Bürger vor den Eingriffen des Staates schützte und dazu noch den Status eines Verfassungsorgans bekam, war etwas völlig Neues in der deutschen Geschichte. Aber soweit ich informiert bin, gab es doch schon 1495 das Reichskammergericht und in der Weimarer Republik den Staatsgerichtshof. Die von Ihnen genannten Gerichte verfügten aber nicht über die weitreichenden Kompetenzen des heutigen Bundesverfassungsgerichts. Vielmehr regelten sie die Streitigkeiten zwischen den einzelnen Staatsorganen. Das Reichsgericht, das man 1848 vorgesehen hatte, nahm seine Arbeit nie auf, und in der Verfassung von 1871 war überhaupt kein Verfassungsgericht vorgesehen. Herr Ruhe, unsere Zuhörer würde jetzt noch interessieren, wie das Bundesverfassungsgericht zusammengesetzt ist. Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwei Senaten mit jeweils 8 Richterinnen und Richtern, die anteilig vom Bundesrat und dem Bundestag gewählt werden. Außerdem müssen Sie mindestens 40 Jahre alt sein und die Qualifikation besitzen, ein Richteramt auszuüben. Ihre Amtszeit beträgt 12 Jahre. Danach können Sie nicht wiedergewählt werden. Ihre Urteile fällen Sie unabhängig von der Parteipolitik. Ich beobachte schon eine Weile, dass so manche Entscheidung in Karlsruhe für großes Aufsehen in der Bevölkerung sorgt. Ich denke da nur an das Kruzifixurteil aus dem Jahr 1995. Das Bundesverfassungsgericht hob ein bayerisches Schulgesetz auf, nachdem ein Kreuz in jedem Klassenzimmer einer Grundschule hängen sollte. Auch die Tucholsky-Entscheidung sorgte für viel Diskussion. 1931 schrieb Kurt Tucholsky in einer Glosse den Satz: Soldaten sind Mörder. Mehrfach stand dieser Ausspruch daraufhin in der Kritik, da er die Reichswehr bzw. später die Bundeswehr beleidigt haben soll. Die Klage ging schließlich bis zum Bundesverfassungsgericht, das 1995 ein Urteil fällte. Es ist nicht verboten zu behaupten, dass Soldaten Mörder sind. Eine solche Behauptung ist entsprechend der Meinungsfreiheit in Deutschland zulässig. Da haben Sie wirklich die spektakulärsten Fälle genannt, Frau Stolarova. Weniger spektakulär und von der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen, dafür aber umso folgenreicher, ist das AWACS-Urteil aus dem Jahr 2008. Die Bundesrepublik darf sich demnach in internationalen Verbänden engagieren und deutsche Soldaten können fortan im Ausland eingesetzt werden. Frau Stolarova, Herr Ruhe, Sie haben Fälle genannt, bei denen in erster Linie politische Parteien oder Organisationen die Verfassungsklage eingereicht haben. Gibt es auch Beispiele für erfolgreiche Verfassungsklagen von Einzelpersonen? Ja, auch Einzelpersonen sind immer wieder vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich, wie etwa bei dem Urteil über die Pendlerpauschale. Ein süddeutsches Ehepaar erstritt ein Urteil, von dem Millionen anderer Pendler in Deutschland profitieren. Das Gesetz, in dem eine Steuerbegünstigung erst ab dem 20. Kilometer vorgesehen war, verstieß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Entweder hätte niemand eine Steuererleichterung bekommen dürfen oder alle. Wie schon viele Male zuvor kippte das Bundesverfassungsgericht ein bereits beschlossenes Gesetz. Und das ist, wie ich bereits am Anfang erwähnte, für viele Menschen im Ausland ein Phänomen. Vielleicht sollten wir zum Schluss noch einen Beschluss aus dem Jahr 2013 erwähnen, der noch evidenter den sozialen und gesellschaftlichen Gleichheitsgrundsatz, dem das Bundesverfassungsgericht nachstrebt, zum Ausdruck bringt. Im Juni 2013 entschieden die Verfassungsrichter, dass die Ungleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Ehepartnern beim Ehegattensplitting verfassungswidrig ist. Schwule und lesbische Ehepaare können nun genauso wie heterosexuelle Ehepaare von den steuerlichen Vergünstigungen profitieren. Dieses Urteil wird weitreichende Folgen für die soziale Gleichberechtigung von Homosexuellen haben. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die sehr informativen und aufschlussreichen Erläuterungen zu den Arbeitsthemen unseres Bundesverfassungsgerichts.